Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. 每日汉语. Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. In der vergangenen Lektion gab es einige Tipps zum Kauf von Büchern auf Chinesisch. Wiederholen wir kurz diese Sätze und dann geht es weiter mit der heutigen Lektion. Gut. 哪有大的书店? 哪有大的书店? Das heißt, wo ist ein großer Buchladen? 我要买本字典. Ich möchte ein Wörterbuch kaufen. 我要买本字典. 我想买本北京导游手册. 我想买本北京导游手册. Ching wen ying wen xiao shuo zai ji cheng mai. Ching wen ying wen xiao shuo zai ji cheng mai. Entschuldigung, in welchem Stock finde ich englischsprachige Romane? Hören wir uns noch einmal die Unterhaltung der letzten Lektion an. 哪儿有大的书店? 去王府井看看吧。 那儿有个不错的书店。 我要买本字典。 什么字典? 英汉双向字典。 还需要什么吗? 还有一本汉语成语字典。 您好, 我想买本北京导游手册。 那您直接上二层, 就在电梯左边。 请问英文小说在几层卖? 在四层。 Das war die Wiederholung. Als nächstes kommt die heutige Lektion. 请问地铁站在哪里? 离这里。 远吗? 我应该坐什么车去? 您得去马路对面坐车。 Ich bin zwar schon lange Zeit hier in Beijing, trotzdem verlaufe ich mich noch ab und zu. Könnten wir daher vielleicht die vier Himmelsrichtungen durchnehmen? Kein Problem. Die bekannte Chang'an-Straße in Beijing verläuft beispielsweise von Ost nach West. Wie sagt man also Osten auf Chinesisch? Das heißt Dong. Im gesprochenen Chinesisch sagt man Dongbian, wobei Bian Seite heißt. Okay, und wie sagt man Westen? Xi. Und man kann auch Xibian sagen? Ganz genau. Süden heißt Nan. Nan. Und Norden heißt Bei. Bei. Nun alle vier zusammen. Dong. Xi, Nan, Bei. Dong, Xi, Nan, Bei. Und was sage ich zum Beispiel, wenn ich eine U-Bahn-Station suche? Das heißt, 请问地铁站在哪里? 请问地铁站在哪里? 请问, Entschuldigung. 请问, 地铁, U-Bahn, 地铁, 站, Station, 站, 在 ist eine Präposition und bedeutet in, auf, bei oder unter. 在, 哪里, wo, 哪里, 请问, 地铁站在哪里? 请问地铁站在哪里? Entschuldigung, wo ist die nächste U-Bahn-Station? 请问地铁站在哪里? 一直往前走,在前边的路口往左拐。 Und wie frage ich auf Chinesisch? Ist das weit von hier? Das heißt, 离这里远吗？ 离这里远吗？ 离 heißt bis zu. 离 这里 here. 这里 远 weit entfernt. 远 ma ist eine Fragepartikel. 吗？ 离这里远吗？ 离这里远吗？ Ist das weit von hier? 离这儿多远呢？ 不太远，大概走五分钟就到了。 Welchen Bus soll ich dorthin nehmen? Wie heißt das auf Chinesisch? 我应该坐什么车去？ 我应该坐什么车去？ 应该 sollen. 应该。 坐 heißt eigentlich sitzen, sich setzen. Hier jedoch ist mit etwas fahren oder fliegen gemeint. 坐。 什么 was, welche? 什么。 车 ist hier eine Abkürzung für 公交车, das heißt Bus. 车。 去 heißt gehen, sich begeben. 去。 我应该坐什么车去？ 我应该坐什么车去？ Welchen Bus soll ich dorthin nehmen? 我应该坐什么车去？ 您得去马路对面坐车。 哦，我明白了，谢谢。 Aha, nehmen Sie den Bus auf der anderen Straßenseite. Das, glaube ich, habe ich schon gehört. Gut möglich, das heißt, 您得去马路对面坐车。 您得去马路对面坐车。 您 ist die Höflichkeitsform von 你, also Sie. 您 得 müssen 得 去 gehen 去 马路 Straße. 马路 对面 Gegenüber. 对面 坐车 Einen Bus nehmen. 坐车 您得去马路对面坐车。 您得去马路对面坐车。Sie müssen den Bus auf der anderen Straßenseite nehmen. Und hier kommt die komplette Unterhaltung der heutigen Lektion. 请问地铁站在哪里？ 一直往前走，在前边的路口往左拐。 离这儿多远呢？ 不太远，大概走五分钟就到了。 我应该坐什么车去？ 您得去马路对面坐车。 Oh, 我明白了，谢谢。 So viel zu den heutigen Dialogen. Und nun kommen die Hinweise zur chinesischen Kultur. Hinsichtlich der Begrüßung gibt es zwischen Chinesen und Westlern nicht viele Unterschiede. Man sagt in China also Hallo und Auf Wiedersehen, wie im Westen auch. Im Alltag gibt es jedoch von chinesischer Sicht aus einen Unterschied.Ist man mit Menschen gut vertraut, so richtet sich die Begrüßung nach der gegenwärtigen Situation oder den momentanen Gedanken. Wenn sich zum Beispiel zwei Bekannte treffen, ist es durchaus üblich zu fragen, wohin man unterwegs ist, ob man zur Arbeit geht oder ob man schon gegessen hat. Eine Form der Begrüßung, die im Westen vielleicht eher ungewöhnlich ist. Da dort schon persönliche Fragen als Privatangelegenheiten betrachtet werden, nach denen man sich nicht erkundigt.Daher ist ein einfaches Hallo oder ein Wie geht's dort eher verbreitet. Damit sind wir am Ende der heutigen Lektion angelangt. Wie immer gibt es noch eine Quizfrage. Wie sagt man Entschuldigung, wo ist die nächste U-Bahn-Station auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann schreiben Sie uns doch an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn.Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见。 再见。